Es kommt schon vor, da wünsch ich mir, ich wäre wieder ein kleines Kind. Um wie viel leichter hätten wir es miteinander, und ich find, wir sollten es manchmal probieren. Einfach fasziniert zu sein vom Sehen, schamlos tasten, lutschen, greifen, spähen, hell erfreut zu sein beim ersten Stehen und erst recht froh zu sein übers Gehen, die Welt ganz vom Körper her verstehen. Dankeschön.